There's no limit to reach for the sky, no valley too deep, no mountain too high. Waltari. Als Don ins Azuru kam, saß Kalle schon mit einem großen Gedeck, also mit einem Ducksteiner Dunkelbier und einem Korn an der Theke. Es war Dienstag und somit Julie Duckstein-Tag. Julie, eine ehemalige Mitschülerin von Kalle, stand an der Theke und Duckstein kostete nur 1,50 Mark. Das Azuru gehörte Mustafa, der sich Luigi nannte. Er kam aus einem kleinen türkischen Dorf. Als junger Mann war er mit einem Moped durch Italien gereist und hatte einige Bella Italienerinnen abgeschleppt. Anschließend sollte er in die Türkei die Tochter eines Freundes seines Vaters heiraten, aber ein Teil von Mustafa war in Italien hängen geblieben. Er mochte die Türkei nicht mehr. Deswegen floh er nach Deutschland und pachtete eine kleine Kneipe in der Nähe des Rotlichtviertels, die er italienisch einrichtete. An der Wand hing eine Michael Schumacher-Autogrammkarte, neben einem Schal vom AC Turin. Die Decke war mit Botticellos Venus in Popfarben bemalt und an den Wänden hingen Postkarten aus Italien. Für Stammkunden gab es Tiefkühlpizza aus dem Backofen. Das Azzurro war ihre Lieblingskneipe. Kalle erfreute sich am Duckstein und dann an Julie. Er setzte sich neben Kalle und bestellte: Julie, Duckstein und ein Korn. Heute gibt es was zum Feiern, sagte Kalle. Ich werde ein Star und gehe auf Tournee. Wie schön für dich. Für mich ist es auch nicht so schlimm, solange ich dich auf MTV sehen und dein Gesicht auf einem CD-Cover streichen kann. Vielleicht lädst du mich zu einer Preisverleihung mit Sir Elton John ein. Oder du gibst mir ein paar Groupies und eine Linie Koks ab. Habt ihr einen Plattenvertrag von Polydor oder von Sony bekommen? Weder noch. Seid ihr die Vorband der Rolling Stones? Nein. Bist du noch bei Verstand? Auch nicht. Wir sind von Momo auf eine Jugendzentren Newcomer-Tour eingeladen worden. 4 Bands, 4 Konzerte und 4 Kästen Freibier pro Konzert. Und wann geht's los? Nächsten Monat. Wir proben jetzt jede Woche 2-mal, um richtig fit zu werden. Wenn wir bei den Proben nicht so viel trinken würden, würde eine Probe reichen, aber bei unserer Abschiedstournee wollen wir ready to rumble sein. Eure Abschiedstournee? Ja, wir lösen uns auf. Simon geht nach Berlin, um dort Jura zu studieren, und Johnny geht nach Heidelberg und wird Arzt. Und nur mit Schlagzeug und Bass kann man keine Musik machen. Doch, Drum and Bass. Und außerdem könnt ihr euch neue Spinner suchen, mit denen ihr wieder Musik macht. Nein, versteh doch. Die Sache unterliegt einer langfristigen Planung. Wenn wir irgendwann unsere letzten Ersparnisse versoffen und mit unseren dicken Bierbäuchen keine Frauen mehr finden, dann starten wir, wie alle ehemalig großen Bands, unser Revival. 2 Monate später fuhren Don und Linda zum letzten Konzert der Newcomer-Tour ins Jute Zentral in die Nordstadt. Linda ließ sich zurzeit auf eine Affäre mit Don ein, weil sie keinen festen Freund hatte. Jede Nacht, die sie allein verbrachte, war für sie eine Verschwendung jugendlicher Ressourcen. Sie hatten eine Vereinbarung getroffen. Erstens, keine Szene machen. Zweitens nur Sex. Und drittens, beim gemeinsamen Ausgehen wird nicht mit anderen geflirtet. Wenn Linda zwischendurch einen festeren Freund hatte, fiel für Don meistens die Option weg, mit ihr zu schlafen. In diesen Wochen beschäftigte er sich mit anderen Mädchen. Momo organisierte die Newcomer-Tour, um sein Sozialpädagogikstudium mit einer Diplomarbeit zum Thema erlebnisorientierte Musikpädagogik zu beenden. Er studierte schon seit 10 Jahren und hatte einen Großteil seines Studiums mit Gelegenheitsjobs in diversen Jugendzentren verbracht. Er konnte die Uni nicht ausstehen. Die Newcomer-Tour war seine Idee und ging schon in die 4. Runde. Dieses Jahr war jedoch alles chaotischer als sonst, was an der Auswahl der Bands lag. Neben DJ Simon Sing Sing und den Hardcore-MCs sollten 3 weitere Bands auftreten. Die Planung und Organisation der Konzerte sah vor, dass als erstes eine Hip-Hop-Band namens Gangstars auftrat, die aus 3 Rappern, Gitarre, Bass, Tonband und Plattenspieler bestand. Ihre beste Hookline lautete: Seid ihr gut drauf, seid ihr gut drauf, seid ihr gut drauf, springt, springt, springt. Wobei ihre 5 Fans in der ersten Reihe hochsprangen. Der Rest des Publikums saß entweder gelangweilt am Rand und wartete auf die nächste Band oder konterte mit geduldigem Schweigen und verschränkten Armen. Der Rapper MC Big Fat Beatsteak wog mindestens 250 Pfund und zeigte eine dementsprechende Bühnenpräsenz, die dadurch unterstrichen wurde, dass er seinen Auftritt mit dem Ritt der Walküren begann. Die 2. Band war eine Happy-Metal-Kombo aus 5 Metalern, die versuchten so böse zu sein, dass man sie lieb haben musste. Sie hießen vermutlich The Satanic Perverses, aber so genau konnte man das aus ihrem verschlungenen Schriftzug nicht ablesen. Der Sänger, Groove T, sang nicht, er gruntete. Das heißt, er brüllte wie ein Löwe und grunzte wie ein Schwein unablässig seinen Lärm ins Mikrofon. Bei den Gitarrensoli der hinter langen Haaren verborgenen Gitarristen konnte man das Spiel ihrer Finger mit dem Auge nicht mehr verfolgen. Bei jedem Auftritt schlachteten sie mindestens 3 Plüschtiere, die mit selbst hergestelltem Kunstblut gefüllt waren. Bei einer dieser Schlachtorgien verletzte sich einer der Gitarristen mit seinem Messer. Der Arbeitsunfall hatte keine größeren Folgen, weil Momo den Verunfallten sofort mit einem Pflaster behandelte. So wurden seine Gitarre und Momos Jugendzentrum nicht mit echten Blutflecken verschandelt. Als Zugabe spielten sie immer All You Need Is Hate und grunzten ihre Version des Hey Jude Schlusschors. Santana, na na na na na, na na na na, hey Blut. Die dritte Band hieß Jazz Holes und bestand aus 5 Jazzern und Schwingern von der Musikschule, die einfach Spaß an der Musik hatten. Alle Zuschauerinnen bewunderten den Sänger Gilo wegen seiner blauen Augen und seiner engen Hose. Zur Legende wurde ihr Schlagzeugsolo, bei dem sich Gilo auf die Schultern des Schlagzeugers setzte und gemeinsam mit ihm ein Schlagzeugsolo für 4 Hände und 2 Füße spielte. Die Hardcore-MCs bemühten sich, dem Ganzen einen würdigen Abschluss zu verleihen. Don und Linda hatten schon die ersten 3 Konzerte der Newcomer-Tour besucht. Störungen waren ein stilbildendes Element der Auftritte und deswegen fragten sie sich, was diesmal passieren würde. Beim ersten Konzert kam DJ Simon von Sing Sing mit Rollkragenpullover und rotem Gesicht auf die Bühne. Er hatte zu lange unter dem Solarium seiner Eltern gedöst. Es kam bei dem Konzert zu einer Schlägerei zwischen Hip-Hoppern und Happy-Metalern. Ein ungeduldiger Metaler fühlte sich von den Gangsters provoziert, die ihre Show um mehr als eine halbe Stunde mit Freestyle-Improvisation überzogen hatten. Er zog den Stecker. Momo schritt zwar schnell ein, warf den Metaller raus und kündigte die nächste Band an. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass vor dem Jugendzentrum Bierdosen und Zähne flogen. Den Steckerzieher erwischte es besonders übel, weil sich MC Big Fat Beatsteak auf ihn draufwarf und liegen blieb. Beim zweiten Konzert hatte die Metalband besonders viel Kunstblut dabei und beim Schlachten eines riesigen Teddybärs, den der Sänger in seiner Kindheit auf dem Rummel gewonnen hatte, platschte etwas Kunstblut in einen der Gitarrenverstärker, der daraufhin kurz summte und dann verstummte. Außerdem wurden an diesem Abend besonders viele Taschendiebstähle beklagt. Beim dritten Konzert sprang DJ Simon Sing Sing von der Bühne, weil er gehört hatte, dass jeder große Star das Stage-Diven beherrsche. Leider war er kein großer Star. Armbruch, Licht an. Special Soundeffekt, Tatütata. Don und Kalle saßen vor dem Jugendzentrum auf einer Halfpipe und tranken Bier, das Kalle aus dem Backstage-Raum herausgeschmuggelt hatte. Linda war schon reingestürmt, weil sie den Sänger der Jazz Holes anhimmeln musste. Die richtige Zeit und der entsprechende Pegel waren erreicht, um Kalle eine echte Sinnfrage zu stellen. Kalle, du siehst aus wie ein Metaller. Du spielst Bass wie ein Metaller. Du riechst wie ein Metaller. Warum spielst du ausgerechnet bei DJ Sing Sing und den Hardcore-MCs mit? Du bist doch kein wirklicher Freund von eurer Musik, oder? Schau dir die Satanic Perverses genauer an. Hättest du Lust, mit diesen 5 Typen deine Freizeit zu verbringen? Die Musik ist erstklassig, aber es gibt keine konservativere Musikszene als den Heavy Metal. Die meisten guten Metal-Gitarristen sind Spinner, die in ihrer Jugend keine Freunde hatten und deswegen ihre ganze Freizeit mit ihrer Gitarre verbracht haben. Außerdem sind die guten Heavy-Metal-Zeiten schon lange vorbei. Die Hardcore-MCs sind anders. Die Musik macht Spaß, auch wenn wir die Lieder nicht mögen. Und wir haben immerhin ein Publikum, das aus mehr als 3 langhaarigen Headbangern besteht, die ihr Gehör, ihr Gehirn und ihren Hals schon zu Lebzeiten ins Jenseits schicken. Außerdem sind wir eine typische Rock'n'Roll-Kombo. Schlagzeug, Bass, Gitarre und Sänger. Mehr braucht man nicht. Don schaute ihn an. Ach ja, der alte Rocker in dir. Ich mag kein Rock'n'Roll. Ich mag lieber bewusstseinserweiternde Musik. Endlos lange Lieder mit wahnsinnigen Keyboard, Gitarren und Sitar-Soli. Kalle unterbrach. Es ist nicht alles Bier, was glänzt. Und trank. Don fuhr fort. Wenn ich viel geraucht habe, also nach der 4. oder 5. Tüte, dann vertrage ich keine lauten Gitarren, Popmusik oder kreischenden Gesang. Mit Musik ist es wie mit einer Droge oder einer Zauberin. Wenn man die richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort konsumiert, dann eröffnen sich neue Räume. Musik war meine erste Liebe. Glaub mir, seit dem Beginn meiner Jugend bin ich auf der Suche nach der idealen Musik. Ideal wofür? Es gibt keine ideale Musik. Es gibt nur passende Musik für ideale Gelegenheiten. Wenn ich zum Beispiel einen richtigen Kater habe, dann höre ich am liebsten Napalm Death. Das tötet alle Gedanken und Schmerzen ab. Und wenn ich mir die ideale Musik für einen Abend mit Whisky und Zigaretten vorstelle, dann ist das Johnny Cash. Ach, so ein blöder Country, dann schon lieber Pink Floyd. Doch nicht so ein Hippie-Schimanski. Besser den Blues schieben mit John Lee Wurstfinger Hooker. Oder Tschaikowski. Tschaikowski und Blues? Du meinst Bukowski. Der hat aber keine Musik gemacht. Nein, Tschaikowski, der erste Bluesmusiker. Melancholisch und depressiv, das nenne ich Blues. Mit melancholisch hast du recht, aber Blues ist alles andere als depressiv. Blues ist die ideale Musik zum einsamen Trinken. Ich schätze, in diesem Punkt sind wir uns einig. Was hörst du eigentlich gerne beim Geschlechtsverkehr? Den Ritt der Walküren. Scherz beiseite. den Twin Peaks Soundtrack und Tantra-Musik. Linda hat eine herrliche Tantra-CD mit Delfingesänge und leisem Gestöhne. Auch Vivaldi ist ganz groß, aber eher zum Essen. Kalle unterbrach. Viele Köche verderben das Bier. Und trank. Don fuhr fort. Wenn ich für ein Mädchen koche, sei es Mikrowellennahrung oder vegetarisches Currytofu, dann werfe ich mir ein Handtuch über den Arm und lege Vivaldi auf, wenn ich ihn in der Schallplattensammlung ihrer Eltern finde. Meine eigene Schallplattensammlung ist über die ganze Stadt verteilt. Dann bereite ich ihr das Essen. Um sie anschließend selbst zu verspeisen. Don leckte sich die Lippen. Genau, Vivaldi ist sehr universell. Ja, Vivaldis vier Jahreszeiten reichen als Hintergrundmusik für alle Dokumentar- und Spielfilme aus. Im Gegensatz zum Techno, der für nichts gut ist. Ich finde Techno als Idee gar nicht mal verkehrt. Techno ist eine Weiterentwicklung der psychedelischen Musik der 60er. Und was gibt es Besseres als die Love Parade, wo eine Million Menschen zusammen tanzen und einfach nur Spaß haben? Und der kleinste gemeinsame Nenner ist die Kombination von Ecstasy und Porno. Techno könnte schön sein, wenn er mit Gitarre und Bass und einem Sänger gespielt werden würde. Und Heavy Metal heißt, oder anders gesagt, Techno könnte schön sein, wenn es kein Techno wäre. Schau dir doch die Technoten an, wie sie in ihren Schlabberhosen mit Plüschbesatz mit ihren Armen wedeln. Heute sind sie gut drauf, schlucken ihre Smiley-Pillen und morgen sind sie schwachsinnig und in der Psychiatrie. Die Halbwertszeit der guten Laune ist beim Techno zu gering. Am meisten ärgert mich, dass mein Bruder darauf hereingefallen ist. Wenn er am Wochenende nach einem Rave nach Hause kommt, dann ist er die nächsten zwei Tage nicht mehr ansprechbar. Ich habe einfach keinen Zugang mehr zu ihm. Es ist so, als hätte sich der Rattenfänger von Hameln eine Verkleidung angelegt. Er ist jetzt gepierst, trägt eine Glatze, hat immer schöne Blondchen um sich herum und statt einer Flöte benutzt er das Mischpult, um die armen Kinder in einen Bunker zu locken. Wart nur ab, in drei Jahren werden die Psychiatrien voller Technoten sein. So, genug gelästert. Ich denke, jetzt ist die richtige Zeit und hier ist der richtige Ort und das ideal angetrunkene Publikum für DJ Simon von Sing Sing und die Hardcore-MCs. Eigentlich eine perfekte Band, wenn da nicht dieser suboptimale Name wäre. Also, Hardcore-MCs gefällt mir gut. Mir auch, aber DJ von Sing Sing klingt eher nach einem Gefängnis als einem guten Sänger. Simon war betrunken, als er sich den Namen ausgedacht hat. Er dachte, das Publikum würde vor der Bühne stehen und Sing, Sing brüllen, als ein guter Einstieg ins Programm wäre. Auf jeden Fall hat er ein gutes Motto, Musik ist Posen. Ein Sänger muss nicht gut singen, aber gut aussehen. Und wenn er nicht gut aussieht, muss er wenigstens gut schlecht aussehen. Letzteres macht er sehr gut. Schau mal, die Mettler verlassen das Jugendzentrum. Die Satanisten haben für heute genug geschlachtet. Hör mal, mein Bass ruft mich und will eingestöpselt werden. Kalle und Don gingen ins Jute Zentral, Kalle ins Backstage und Don zu Linda. Die Bierlieder traten gerade auf die Bühne. Simon hatte die drei Bierlieder engagiert, um das Publikum anzufeuern. Sie stellten sich mit einer Palette Bier auf die Bühne, trugen rosafarbene Tütüs, wedelten wie Cheerleader mit ihren Bierdosen, machten eine Drei-Mann-Pyramide und zeigten ihre Bierbäuche. Gebt uns ein B, gebt uns ein I, gebt uns ein E, gebt uns ein R. Was heißt das? Gebt uns ein Bier. Dann begann sie die Band zu loben. Seid ihr bereit für die nächste Band? Wollt ihr einen Mau haben? Nein? Was wollt ihr dann? DJ Simon von Sing Sing und die Hardcore-MCs? Sie starteten eine Laola-Welle und wiederholten den Bandnamen wie bei einem Boxkampf. Und nun für euch, DJ Simon und die Hardcore-MCs. Momo schüttelte jedes Mal den Kopf, wenn er diese Performance sah. Schweiß trat auf seine Stirn. Die Sache lief Gefahr, außer Kontrolle zu geraten. Momo, Manfred Jürgen Ommershausen, 32 Jahre alt, angehender Diplom-Sozialpädagoge, hatte einen Antrag beim Kulturdezernat der Stadt durchzusetzen können, damit die Tournee als kulturell wertvoll und förderungswürdig eingestuft wurde. Die Tournee soll helfen, den Jugendlichen Selbstvertrauen, Mut und einen Einblick ins Musikgeschäft zu geben. Sie soll musikalische Interessen der Jugendlichen aufgreifen, um diese von Drogenkonsum und devianten Sozialverhalten abzuhalten. In diesem Moment scheiterte Momos Versuch, eine Reporterin des hiesigen Presseverlags von der zum Saufen animierenden Meute dreier Betrunkenen abzulenken, die tags drauf in der Rubrik »Man liest es nicht gern« Erwähnung fand. Mit Selbstzweifeln behaftet fragte sich Momo, warum es ihm so schwer fiel, das System zu ficken. DJ Simon kam mit Gips auf die Bühne und wurde vom Publikum mit einem lauten »Sing, sing, sing« begrüßt. Als erstes spielten sie wieder Herr Eitel, die Mr. Vain-Cover-Version. Bei Saturday Night von Wickfield stellten sich einige Mädchen vor die Bühne und tanzten, wie sie es bei MTV abgeguckt hatten. Samstagnacht, ich fühl die Luft, die wird jetzt heiß, wie du, Mädchen, ich mach dich mein. Du weißt, ich mach dich richtig spitz, verrückt fahr ich dich. Samstagnacht, Tanz. Ich mag es, wie du dich bewegst, schönes Mädchen. Es ist Partynacht und wir verlieren keine Zeit, sei mein Mädchen. Der Text holpert etwas, dachte Don, aber er trifft auf den Punkt, was er gerade über Linda dachte. Ja, er mochte ihre Bewegung. wie sie ihre Arme in die Luft schmiss, wie sich ihre Dreadlocks kurbelten und wie sie lachte. Sie tanzte wie eine ausgeleierte Schraube. Neben Linda tanzten zwei betrunkene niedliche Punkelinchens, die immer zu den anderen Tänzerinnen schielten, weil sie den Tanz nicht beherrschten. Don bewunderte Simon, wie er es schaffte, die verlorenen Lieder der verlorenen Generation wieder verständlich zu machen. Er hatte immer die 68er bewundert, die eine gemeinsame Vergangenheit hatten, an die sie sich erinnern konnten. Was gab es schon aus den 90ern zu berichten? Was von all diesem kommerziellen Mist würde Bestand haben? Simon gab eine Antwort. »Bin jetzt 20 immer noch, steige ich herauf zum Berg der Zuversicht. Oho, nach einer Bestimmung. Ich bemerkte schnell, als ich wusste, ich muss, dass die Welt war gemacht aus einer Brüderschaft von Mensch, was auch immer das heißt. Und ich schreie manchmal, wenn ich liege im Bett, um zu kriegen heraus, was in meinem Kopf. Und so erwache ich jeden Morgen und ich gehe heraus. Und ich nehme tief Luft und dann werde ich high. Und ich schreie aus der Tiefe meiner Brust, was geht hier ab?« Besser konnte man nicht beschreiben, was Don als die Generation planlos bezeichnete. »Gibt es Lieder aus den 90ern, die das Zeug zum Klassiker haben?« »Rhythmus ist ein Tänzer, ist ein Freund der Seele. Menschen fühlen es überall. Heb deine Hände und Stimme. Befreie dich und begleit uns, und du fühlst es in der Luft. Oh, Leidenschaften. Oh, ja, du fühlst sie überall. Oh, Leidenschaften. Oh, oh, oh.« Konnte man es besser sagen? Ist nicht der Rhythmus das tragende Element des Lebens, der Fluss, in dem wir baden? Sind wir nicht alle Tänzer, die zum Rhythmus des Lebens tanzen? Einige pogen, einige tanzen Walzer und einige Tango. Wollt ihr den wahren Metal? Wollt ihr Rock'n'Roll aus Hannover? Den gibt es nicht, aber ich habe noch eine Ballade auf Lager. Holt eure Fahrzeuge hervor und schwurft zu dem folgenden Lied. Es wurde dunkel und nur ein kleiner roter Scheinwerfer beleuchtete Simon, als er zu pfeifen begann. Die Feuerzeuge glimmten auf. Linda stellte sich vor Don, schmiegte ihren Po an und er umarmte sie. Folgend der Moskwa bis zum Gorki-Park. Lausche ich dem Wind des Wandels. Eine August-Sommernacht, Soldaten gehen vorbei, lauschen auch dem Wind des Wandels. Die Welt, sie schließt sich ein. Dachtest du daran, dass wir uns so nah sind wie Brüder? Die Zukunft in der Luft, ich fühle sie überall. Bläst mit dem Wind des Wandels. Nimm mich zu der Magie des Moments in der tollen Nacht, wo die Kinder aus der Zukunft träumen weg, in dem Wandelwind. Don ahnte nicht, in was für einer besonderen Zeit er lebte. Der 11. September war noch kein amerikanischer Feiertag. Ost und West, Nord und Süd waren für ihn nur Himmelsrichtung. Musik kannte keine Grenzen. Kein Berg war zu hoch, kein Tal zu tief, um nicht Bescheid zu werden. Niemand im Publikum ahnte, dass die 90er eine kurze Phase der politischen Ruhe zwischen dem Kalten Krieg und dem Krieg der Kulturen waren. Don, der Hippie, freute sich auf das Zeitalter des Wassermanns. Moment mal, Skorpione läuteten das Zeitalter des Wassermanns ein? Auf einen Schlag hörte Don auf, sentimental zu sein. Als Zugabe spielten sie Modern Talking. Tief in meinem Herz brennt ein Feuer, ein brennend Herz. Tief in meinem Herz ist Verlangen nach einem Staat. Ich sterbe in Emotionen, meine Welt ist in Fantasie. Ich lebe in dem Traum. Du bist mein Herz, meine Seele. Ich lasse es scheinen, immer wenn ich gehe. Du bist mein Herz, meine Seele. Ich halte dich für immer, bleib mit dir zusammen. Don küsste Linda. Linda küsste Don. Das Konzert war vorbei und das Licht ging an. Simon ging herum und ließ sich von den Gästen Unterschriften auf seinem Gips geben. Nach dem Konzert kam Kalle zu Don und Linda, die sich gerade eine Flasche Erdbeerschaumwein teilten. Eigentlich könnte ich mich gleich vor den nächsten Zug schmeißen und mich zweiteilen lassen. So, was war die schönste Zeit in meinem Leben? Mach dir nichts draus. Auch ohne Bass bleibst du Kalle. Und du gehörst jetzt immerhin zu den Rock-Veteranen dieser Stadt. Gibt es was Schlimmeres als Veteranen, die nur von alten, besseren Zeiten erzählen? Er hielt sich Zeigefinger und Ringfinger über seine Oberlippe. Früher in Stalingrad, da war es noch richtig kalt. Da hatten wir noch einen richtigen Winter. Nicht so einen milden Klimakatastrophenbrei, sondern richtige, klirrende, ratternde Kälte. Linda schritt ein. Kalle, du bist jetzt ein Gut für nix, aber wir mögen dich trotzdem. Wenn du dich umschaust, wirst du schon wieder eine Band finden. Bitte keine guten Ratschläge, mir geht es so schon schlecht genug. Nein, ich werde jetzt meinen Bass an den Nagel hängen oder im Park verbrennen und dann werde ich mein Glück im Zynismus finden. Genau genommen war es sowieso eine blöde Idee, schlechte Lieder mit noch schlechteren deutschen Texten in mittelprächtigen Fun-Punk-Versionen zu covern. It was only rock'n'roll, but I liked it. Danke, Don. Ich versuche gerade alles schlecht zu reden, um mich mit dem Verlust abzufinden. Und jetzt stichst du wieder in offene Wunden wie die Satanic Perverses in Teddybären. Nein, es ist einfach grausig. Keine Nachmittage mehr im Übungsraum, kein Freibier auf Konzerten, keine potenziellen Groupies mehr. Mein Leben ist am Ende. Ich werde jetzt abhauen, mir an der nächsten Tankstelle eine Flasche vom billigsten Whisky kaufen und dann stürze ich mich in die Mittelriede. Die Mittelriede ist an ihrer tiefsten Stelle 50 Zentimeter tief, das wird kaum reichen. Ertrinken hängt nicht nur vom Flusspegel, sondern auch vom Alkoholpegel ab. Außerdem will ich mich heute nur abschießen und nicht umbringen. Bis dann. Don und Linda sahen Kalle nach und umarmten sich. Kalle schlenderte in die Nacht. »Das ist Kalles Abgang«, sagte Linda. »Das ist Kalles Abgang«, sagte Linda. »Ich hab meine Feen. Er hatte seine Band. Jetzt wurde er verlassen und leidet an Liebeskummer. Den nächsten Monat wird er sich jeden zweiten Tag besaufen, in Einsamkeit und Selbstmitleid ertrinken. Er wird viel mit sich selbst streiten. Kalle wird stark genug sein.« »Das kenne ich. Wenn ich Liebeskummer habe, dann koche ich mir einen Tee, nehme mir meine Teddybärwärmflasche und verkrieche mich in meinem Bett. Mit der Zeit lernt man immer, etwas Liebeskummer zu haben.« »Warum rufst du mich nicht an? Ich kann dich mit einer Massage und einigen Küssen von Liebeskummer ablenken.« »Das mache ich später. Wenn ich richtigen Liebeskummer habe, dann helfen mir keine Patentrezepte von Dr. Don Sommer und ich kann mich von keinem anderen Mann berühren lassen.« »Hast du nie Liebeskummer?« »Nein, ich gehe keine festen Bindungen ein. Menschen sind nicht dafür gemacht, mit nur einem Partner ihr ganzes Leben zu verbringen. But ich bin hier zu lieben dich, Baby. Ich krieg nicht genug von dir.« »Spar dir das. Hast du Angst, eines Tages genauso stark sein zu müssen wie Kalle? Wenn wir zusammen sind, verlässt du mich jeden Tag. Hat dich jemals eine Frau verlassen? Hast du Angst davor, dass ich dich verlasse?« Schweigen. »Hast du deine Sprache verloren?« »Nun gut, jetzt sei brav und komm mit.« »Nein, jetzt sei du brav und komm mit.« »Schade, wenn du diese Dinge schon hinter dir gelassen hättest, dann würdest du einen recht passablen Freund abgeben. Ich wollte es dir eigentlich nie sagen und mache es jetzt trotzdem. Ich habe dich geliebt und ich habe aufgehört, dich zu lieben. Aber ich werde nie aufhören, die Zeit zu lieben, in der ich dich liebte. Schwamm drüber. Meister, lass uns gehen, um miteinander zu rocken.«